Traum von heute Nacht. Ich stehe auf einem Kasernenhof. Ich bin noch immer beim Militär. Aber jetzt heißt es Bundeswehr. Alle haben neue, freundliche Uniformen an, hell und gefällig. Nur ich trage noch mein altes, schäbiges Luftwaffenzeug aus dem Russlandfeldzug. Zerschlissenes Blau-Grau, knittrig, fahl, Flecken im Rock. Mein gefreiten Winkel ist wellig zerfranst. Ich will in der Kleiderkammer neue Ausrüstung fassen, aber ich bekomme keine neue Uniform. Ich habe den Kammerbullen verärgert, als ich ihn mit Herrn Feldwebel anredete. Esel, brüllte er zurück. Sehen Sie denn nicht, dass ich Stabsfeldwebel bin? Oh ja, ich habe mich wohl in seinen Sternen geirrt. An diesen Traum erinnere ich mich wieder, als ich durch die Berliner Straße fahre. Natürlich, du hast heute Nacht vom Militär geträumt, der Krieg war wieder da. Die Berliner Straße liegt in der Frankfurter Innenstadt parallel zur Zeil. Sie ist erst nach dem Kriege, der die Altstadt zerstörte, als Entlastungsstraße für den Cityverkehr gebaut worden und wie so manches bei unseren heutigen Stadtplanungen nur ein halber Erfolg geworden, schon vor der Paulskirche staut sich alles. Ich sitze in meinem Auto. Es ist Donnerstag, der 27. Februar, einer jener schönen, strahlenden Vorfrühlingstage, an denen man eigentlich in den Taunus, in den Spessart, in den Odenwald fahren sollte. Ein verführerischer Tag, hellblau und silbrig strahlend. In der Mittagszeit wird es warm werden. Ich habe das Schiebedach weit geöffnet und versuche vergebens während der Fahrt eine Zigarette in Brand zu stecken. Ich denke an diesen Traum. Was soll er? Er ist doch nicht wahr. Ich bin doch nicht mehr der Gefreite in der alten Uniform. Hitler ist tot, meine Jugend ist vorbei, der Traum ist doch falsch. Alle Leute in diesem Lande tragen neue Sachen. Diese Stadt scheint nur aus Neuem zu bestehen. Banken und Kaufhäuser, Schaufenster und Autos strahlen hier den kalten, schönen Glanz der Industrieprodukte aus. Eine neue Epoche hat begonnen, die Epoche der technischen Weltzivilisation. Deutschland ist ein Entwicklungsland der Weltzivilisation und Frankfurt sein kommerzielles Zentrum. Nüchtern und hart, schön und brutal, eine Mischung aus Altsachsenhausen und Klein-Chicago. Der Auschwitz-Prozess wird an diesem strahlenden Februartag noch im Stadtverordnetensaal des Frankfurter Römers verhandelt. Heute ist der 27. Februar 1964, es ist der 20. Tag der Verhandlung. Ich bin ein wenig benommen, als ich die Stufen des Römers betrete. Es ist nicht Auschwitz, vor dem ich Angst habe, es ist die Justiz. Immer empfinde ich etwas Beklemmung vor deutschen Staatsanwälten, Richtern und Polizisten. Ich habe immer den Albtraum, wieder vor einem deutschen Gericht zu stehen, wie damals 41, Volksgerichtshof Berlin W., Bellevue-Straße, 3. Stock. Strafsache gegen Brockhammer und andere, und zu diesen anderen hatte ich auch einmal in der Voruntersuchung gehört. Strafsache wegen Vorbereitung zum Hochverrat. Alles war in blutrote Fahnen gehüllt, mit einem mächtigen Hoheitsadler in der Mitte des Saales, 3 Richter und 9 Laienrichter, SS und Partei und davor in den Zuschauersesseln politische und militärische Prominenz, Schweigen, Kälte, Angst im Saal. Das waren deutsche Richter, die im Namen des Volkes urteilten, deutsche Justizangestellte und deutsche Polizisten. Und seither kann ich ihre harten, pflichtbewussten Gesichter, diese deutschen Schirmmützen, das vorgeschobene Kinn, diese ganz beschränkte Physiognomik verwaltender Tüchtigkeit so schwer ertragen. Ich fürchte mich immer ein wenig vor diesen Uniformen. Ich weiß, das ist falsch, man muss es bekämpfen. Wir leben in einem neuen, in einem besseren Staat. Aber jetzt, wo ich an der Gruppe grüner Polizisten hier unten vorbeigehe, fühle ich es wieder. Nun müsste doch eigentlich etwas passieren. Nun müsste doch ein Uniformierter vortreten und sagen, kommen Sie, Angeklagter. Das Gericht hat sich schon versammelt, aber niemand von Ihnen rührt sich. Ich bin nicht mehr Angeklagter zum ersten Mal. Ich zeige meinen Presseausweis und noch ein Papier vom Gericht und ich höre mich wie einen Fremden sagen, ich bin ein deutscher Journalist, ich will zum Auschwitz-Prozess. Die 3 Grünen mustern die Papiere flüchtig, legen die Hand an die Mütze und sagen dann höflich, ja bitte, ja hier herauf, 2 Treppen hoch bitte, und machen mir Platz und ich trete in die Empfangshalle ein. Hier unten wird gerade geheiratet. Im Frankfurter Römer wird von Alters her geheiratet. Hier ist das Standesamt untergebracht, eine ehrwürdige, berühmte und beliebte Stätte für junge Paare. Sie dürfen durch die schmale, heitere Kaisertreppe, die 1752 erbaut wurde und schon den jungen Goethe entzückte, empor in den Trauungssaal. Und auch heute, während oben die Strafsache gegen Mulka und andere verhandelt wird, heute wird hier geheiratet. Junge Paare sitzen in festlicher Kleidung auf den Bänken herum und warten auf ihren Aufruf. In einem Kasten an der Wand hängen die neuen Aufgebote, Trauzeugen und Familienangehörige stehen verlegen herum. In einer Ecke kniet ein Fotograf vor einem frisch getrauten Paar und sagt bitte recht freundlich, und die Braut in ihrem weißen Schleierkleid mit einem riesigen Strauß Rosen in der Hand lächelt etwas verkrampft. Es wird eines jener vielen Familienfotos werden, süßlich und steif, die später auf deutschen Anrichten in verblassen Silberrahmen stehen werden, und in 20 Jahren wird dieser freundliche junge Mann im Smoking, der jetzt der Braut scheu zulächelt, wohl ein resignierter, verkniffener deutscher Beamter sein, ein wenig pedantisch und muffig, und wird vielleicht diese Frau hassen, und diese Frau wird ihn hassen, und das wird dann eine Ehe sein, eine ganz normale, richtige Ehe. Der Fotograf hat eben das Blitzlicht ausgelöst. Für den Bruchteil einer Sekunde steht das Paar in gleißender Lichtflut wie auf einer Bühne da. Eros, Fest der Vermählung. Und auf der Rückseite dieses Vermählungsfotos wird dann das Datum stehen. Frankfurt, den 27. Februar 1964. Und Sie werden nicht wissen, dass genau an diesem Donnerstag in diesem Haus zwei Treppen höher ein Wiener Arzt die Hand zum Eid erhob und das Wort beschwor, 2,9 bis 3 Millionen Menschen wurden nach unseren Berechnungen in Auschwitz getötet. Und er fügte hinzu, so wahr mir Gott helfe, und unten wird währenddessen weiter geheiratet, werden weiter Ringe getauscht, wird weiter geküsst und fotografiert fürs Familienalbum. In 20 Jahren ist das also das Leben. Seit einer Stunde sitze ich hier im Stadtverordnetensaal. Ein Polizist hat mich nach einigem Hin und Her durch die von vier Beamten bewachte Seitentür in die hinteren Sitzreihen eingeschleust. Die Verhandlung ist schon eine ganze Weile im Gang. Ich bin zu spät gekommen, der Parkplatz notwegen. Und wie es immer ist, wenn man plötzlich in ein laufendes Stück, ein Kino, ein Schauspiel eintritt, sitze ich zunächst etwas ratlos und benommen da und finde mich in der Handlung nicht zurecht. Ich sitze da und denke, so ist das also ist der berühmte Auschwitz-Prozess, und spüre deutlich, wie etwas Enttäuschung in mir entsteht. Ich hatte mir das anders vorgestellt, strenger, hoheitsvoller, dramatischer, die Anklage auf hohen Stühlen und die Angeklagten zermürbt in niederen Bänken. Ich denke an den Nürnberg Prozess und an die vielen Fernsehberichte vom Eichmann-Prozess, der Mann im Glaskasten. Das alles hatte doch etwas von Größe und Dramatik, Gerichtstag, Nemesis, Tribunal und Urteilsspruch der Geschichte. Ich sitze in einem mittelgroßen, freundlichen Bürgersaal, in dem offenbar eine Untersuchungsbehörde tagt. Der Raum ist etwa 120 Meter lang und 40 Meter breit. Die Wände sind bis an die Decke holzgetäfelt, hellbraunes, billiges Holz, grüner Vorhangstoff, verschließt rechts eine Bühne. Daneben ist ein großes Relief angebracht, das das Lager Auschwitz darstellt. Acht Lampen, die an die steife Modernität von 1930 erinnern, erleuchten den hohen Raum. Von der Stirnseite der beherrschenden Querwand sieht man blau, rot und weiß die Wappen des Landes und der Stadt. Im Saal biederes Ratsmobiliar, etwas schwerfällige Bänke und leichtere moderne Stühle, und auch die Gesichter der Richter, die unter dem Wappen längs der Querfront sitzen, strahlen guten Bürgergeist aus, respektvolle Ruhe und Väterlichkeit, ernst und besonnene Tatkraft, die würdigen Stadtvätern wohl ansteht. Der Vorsitzende ist ein kleiner, untersetzter, rundköpfiger Herr, vielleicht Ende 50. Er hat große Aktenberge vor sich und blättert manchmal darin, links und rechts die beiden anderen Richter. Der eine jung, der andere sehr alt, auch sie blättern in Akten. Über den Lautsprecher hört man eine Stimme. Ich suche die Angeklagten im Saal, aber ich finde sie nicht. Ich suche die Zeugenbank, aber ich sehe sie nicht. Ich habe einen guten Platz, ich kann alles übersehen, aber alles wirkt zugleich so seltsam, so unverständlich und wirr auf mich. Da sitzen etwa 120 oder 130 Deutsche in diesem Saal, Bürger unseres Landes, Bundesdeutsche aus dem Jahr 64, und ich kann nicht erkennen, wer hier eigentlich der Ankläger und wer die Angeklagten sind, da ist nichts zu unterscheiden. Über den Lautsprecher dringt eine Stimme, etwas dunkel und verschwommen, in den Saal. Es muss die Stimme des Zeugen sein, und da ich das Spiel der Rollen schon hier nicht verstehe, beschließe ich wenigstens zuzuhören, und die Stimme sagt: Birkenau zerfiel in drei Teile, B1, B2 und B3. Und nach einer Pause, und dann gab es noch den rätselhaften Abschnitt B2b, ein Rätsel in dieser Hölle, ein Abschnitt in Auschwitz, in dem Frauen und Kinder und Männer zusammenlebten, nicht geschoren wurden, die Kinder bekamen sogar Milch und hatten einen Kindergarten. Und wieder nach einer Pause fügt die Stimme hinzu, aber das bittere Ende kam auch für sie. 6 Monate nach ihrer Ankunft wurden die mehr als 3000 Insassen von B2b plötzlich vergast. Und nach einer Pause sagt die Stimme aus dem Lautsprecher: Ich schildere jetzt meine eigene Ankunft in Auschwitz. Ich kam zuerst nach Auschwitz I ins Stammlager. Schon bevor wir das Lager erreichten, machten sich die SS-Leute an uns heran und fragten: Hast du Geld? Eine Uhr? Gib's her. Im Lager behältst du es doch nicht. Ich werde dir dann im Lager helfen. Über dem Tor, durch das wir marschierten, stand: Arbeit macht frei. Links erklang Walzermusik, eine Kapelle übte. Wir dachten gar nicht, dass wir in eine Hölle kommen sollten. Es sah alles so friedlich, so ruhig aus. Die Stimme macht wieder eine Pause. Es ist jetzt ganz still in dem großen Saal. Eine Frau vorn, eine Schöffin, hat zu weinen begonnen. Die Stimme erzählt, wie sie in den Waschraum gebracht wurden, wie sie dort nackt standen, dicht an dicht gedrängt, und sie wusste nicht, ob nun Wasser oder Gas herauskäme. Wir warteten und warteten, aber es geschah nichts. Das Einzige, was wir tun konnten, war, von dem tropfenden Wasser zu lecken. Nachts wurden wir dann hinausgetrieben ins Freie. Es war eine kühle Mainacht, der Regen rieselte leise, und wir standen und warteten, wir standen die ganze Nacht. Am nächsten Morgen wurden wir dann rasiert, aber rasieren kann man das kaum nennen, es wurden uns die Haare ausgerissen, und dann hieß es: Ihr bekommt jetzt eure Garderobennummern, die müsst ihr euch merken, die ist wichtig für eure Entlassung, aber es war nur die Nummer, die auf die Haut tätowiert wurde. Da wurde uns deutlich, dass wir keine Menschen, sondern nur noch Nummern waren. Die Stimme aus dem Lautsprecher schweigt, die Sätze werden langsamer und stockender, es entstehen Pausen, deren Stille im Saal zu hören ist, Pausen der Erinnerung für die Stimme, Pausen der Verlegenheit für die Zuhörer. Es ist, wie wenn hier alles ins Leere sieht, jeder blickt betroffen und starr vor sich hin, einige Frauen haben Taschentücher im Gesicht, als die Stimme fortfährt: Ich sah schon die Schornsteine, ich stand vor den Türen der Gaskammern, als mein Trupp vom Krematorium plötzlich wieder zurückgeführt wurde. Alles schien rätselhaft. Erst später erfuhren wir, die Leichen eines in der Nacht vergasten Transportes aus Frankreich, die noch nicht weggeräumt worden waren, verhinderten die Ermordung neuer Opfer. Und später dann wieder ein neues Wunder. Es kam ein SS-Mann und fragte: Bist du der Arzt? Bist du ein guter Arzt? Ich sagte, ich weiß es nicht. Er nahm mich mit, und so wurde ich gerettet. Danach wurde ich Lagerarzt im Quarantänelager, und da erst lernte ich den Zweck des Lagers kennen. Und die Stimme erzählt weiter, wie sie sich langsam im Lager zurechtfand, einrichtete, mit der Maschinerie des Todes zu leben lernte, 5 Jahre in Auschwitz gelebt, ja, Auschwitz überlebt haben. Das heißt ja nicht nur 5 Jahre leiden, sondern auch Gewöhnung daran, sich abfinden, sich damit einrichten, Gleichgültigkeit, Kälte, ja eigene Bosheit dem Elend der Verlorenen gegenüber. Erschreckende Bestätigung: Der Mensch ist das Produkt der Verhältnisse. In einer Todesstadt werden alle zu seinen Mitspielern. Ob du nun Brot oder Gas ausgibst, du steckst damit drinnen. Nur wer mitfunktioniert in der Mechanik der Vernichtung, hat Hoffnung zu überleben. Ein unbegreiflicher, rasender Wille zu überleben muss die Stimme beherrscht haben. Nicht sterben, ich nicht, ich werde überleben. Gier und Verzweiflung, nur dabei zu bleiben, nur durchzuhalten, sich an sein Stück Brot zu klammern, essen, trinken, gehorchen, arbeiten, mitmachen, nicht sterben, überstehen, überstehen, um einmal davon Zeugnis abzulegen, was hier der Mensch dem Menschen antat. Ein seltsamer Erregungszustand hat sich meiner bemächtigt. Seit 2 Stunden sitze ich hier im Römer und kenne mich nicht aus. Es ist, als wenn die Planquadrate der Zeit durcheinander geworfen wären. Welche Zeit gilt hier eigentlich? Die von damals? Es ist Krieg, es ist 1943, alles ist wieder wie damals, Winter im Osten, Krieg in Polen und Russland. Ich bin wieder 22. Ich war in Witebsk, in Orel, in Smolensk, zerschossene Kathedralen und zerbrochene Parteihäuser in der Innenstadt, weiter draußen die kleinen strohbedeckten Karten der Russen. Männer gab es nicht mehr, sie waren tot oder gefangen oder in Stalins Heeren, Frauen in Lumpen, Lumpen am Körper, über dem Kopf, die Füße in breite, zerfledderte Lumpen gehüllt, Frauen, die mit etwas steinhartem Maisbrot oder im kostbaren Salz zu handeln versuchten. Ich war nur ein Gefreiter, der einen Lastwagen Opel Blitz fuhr, aber für diese verhärmten, zerlumpten Russenweiber war ich einer von den mächtigen Siegern, den grünen Todesengeln, vor denen man Angst haben musste. Es ist Kriegswinter in Russland, ein kalter, trostloser Tag in der verschneiten Steppe, der Boden steinhart gefroren, es knirscht unter den Schneeketten meines Wagens. Ich fahre meinen LKW von der Etappe an die Front, an endlosen weißen Wäldern vorbei. Stundenlang kann man in diesem riesigen Lande fahren, ohne einen Schritt vorwärts zu kommen. Ist Russland endlos? Ist Russland die Welt? Der Motor singt hell in dem niedrigen zweiten Gang. Ich habe Soldaten, deutsche Fallschirmjäger, hinten geladen, 20 junge, gesunde, harmlose Leute mit Maschinengewehren und Karabinern, die manchmal fluchen, wenn es durch Schlaglöcher geht und der Wagen wie eine Schaukel schwerfällig auf- und niederrumpelt. Ich fahre einen Zug Fallschirmjäger an die Front, an eine Front, die nicht nur Berlin, sondern auch Auschwitz abschirmen soll. Ich bin aus Berlin, 22 Jahre alt, ich habe den Namen Auschwitz nie gehört. Der Zeuge hat eben das Wort Sanka gebraucht. Und während ich noch über dieses merkwürdige Fremdwort nachgrüble, höre ich die Stimme sagen, die meisten wurden direkt in Sankas mit Phenol abgespritzt. Und da ist das Wort plötzlich da, aus den Schächten der Vergangenheit, schnellt es empor, Erinnerung an meine Jugend, Erinnerung an die technische Sprache der Ordonnanzen und Bataillone, die verhasste, schreckliche Sprache des Militärs, dem ich zugehörte. Sanka, das hieß Sanitätskraftwagen. Und du damals in der 2. Kompanie des 1. Fallschirmjägerregimentes hast doch auch einen solchen Sanka gefahren. Natürlich, das waren die kleinen, wendigen, weißen Busse mit dem roten Kreuz auf dem Dach, auch Opel Blitz. Damit wurden die Verwundeten abgefahren und die schrien und stöhnten manchmal und wünschten ihren Fahrer in die Hölle. Ich fuhr meinen Sanka zum Hauptverbandsplatz nach Smolensk. Es war alles in Ordnung. Ich tat nur meine Pflicht, wie 70 Millionen andere Deutsche auch. Wir alle taten unsere Pflicht damals. Aber was wäre gewesen, wenn auf meinem Marschbefehl nun zufällig nicht das Wort Smolensk, sondern das andere, unbekannte, nichtssagende Wort Auschwitz gestanden hätte? Was wäre gewesen? Natürlich hätte ich meine Verwundeten auch dorthin gefahren. Natürlich, ein Soldat tut immer, was ihm befohlen wird. Ich hätte sie nach Auschwitz gefahren und vielleicht hätte ich sie bei dem Häftlingsarzt, der jetzt hier als Zeuge spricht, abgeliefert. Täglich 1 oder 2 Verwundete für die Sanitätsbaracke in Auschwitz, das ist doch nicht viel. Und dann weiter. Was hätte ich noch getan? Es wäre mir kaum entgangen, dass hier nicht Genesung, sondern Tötung betrieben wurde. Was hätte ich getan? Wahrscheinlich hätte ich, wie alle anderen, die Augen verschlossen und eine Weile so getan, als merkte ich nichts. Ich hätte vielleicht meinen Stabsfeldwebel und meinen Zugführer noch mehr gehasst. Ich hätte die Faust in der Manteltasche geballt und abends BBC gehört, aber sonst... Ich bin nicht freiwillig zu den Fallschirmjägern gegangen. Ich wurde von der Luftwaffe abkommandiert. Und wenn man mich nun nach Auschwitz abkommandiert hätte, es war doch damals in dieser chaotischen Irrenzeit vieles möglich. Warum sollte man nicht einen Gefreiten, der an der Front nichts taugt, in ein rückwärtiges Arbeitslager abkommandieren? Was hätte ich gemacht? Wäre ich wirklich ein Held gewesen? Wäre ich wirklich vor meinen Leutnant getreten und hätte gesagt, nein, das tue ich nicht, ich nicht, ich verweigere diesen Befehl? Ich wäre ja als Soldat, als Uniformierter gekommen und hätte die Chance zu überleben gehabt und ich wollte überleben bei Gott. Ich glaube, ich hätte nicht mitgemordet. Ich hätte nicht mittöten, mitverbrennen, mitsortieren können. Das ist eine andere Dimension. Aber hätte ich nicht versucht, mich irgendwie aus der Affäre zu ziehen, mit den vielen kleinen Tricks, die der Soldatentag kennt, sicher wäre ich kein Held gewesen. Ich hätte mich entzogen und den Mund gehalten. Aber wer kann sagen, wie lange ich mich entzogen hätte? Auch das Töten kann eine Gewohnheit werden. Alles ist Gewohnheit. Wenn täglich 10.000 Menschen getötet werden, wer sagt, dass ich mich nach 2 Jahren nicht auch daran gewöhnt hätte? Das rückwärtige Fenster im Saal. Muss etwas geöffnet worden sein? Von draußen klingt Straßenlärm empor. Frankfurter Mittagsverkehr. Eine Straßenbahn rattert heran. Es ist die Linie 18, die hier zwischen Römer und Paulskirche eine Haltestelle hat. Das Quietschen und Singen der Straßenbahn mischt sich seltsam mit der Stimme aus dem Lautsprecher, die jetzt von Kindern erzählt, die, weil das Gas zu knapp wurde, lebend ins Feuer geworfen wurden. Wir schafften es sonst nicht, hatte es von oben gelaut. Und schaffen wollten sie es ja natürlich. Und ich spüre, wie Angst und Erschrecken in mir aufsteigen. Ich wollte nur Zuschauer sein, aber während ich jetzt wieder der Stimme folge, spüre ich, dass hier niemand Zuschauer bleiben kann. Die Zeitschranken sind verschoben, Vergangenheit ist Gegenwart geworden, der Film des Lebens ist zurückgespult und läuft noch einmal ruckartig an. Und warum soll in diesem Film jetzt nicht gleich ein Bild kommen, das mich zeigt? Mich unter lauter Uniformierten, mich im Feldzug gegen den Osten und was werde ich auf diesem Bilde tun? Die Sitzung wird für 10 Minuten unterbrochen. Ich muss etwas abwesend gewesen sein. Ich höre den Satz wie nachträglich und sehe, wie sich plötzlich alles erhebt und rechts und links den beiden Ausgängen zustrebt. Und auch ich erhebe mich wie ein Träumender, gehe wie abwesend der linken Tür zu, durch die sich jetzt alles drängt und stehe dann draußen im Foyer und weiß eine Weile nicht, was ich tun soll. Hier geht es zu wie in einer Theaterpause. Das Publikum schöpft Luft, zündet sich Zigaretten an, steht in Gruppen zusammen und bespricht kritisch die Eindrücke. Einige Herren haben sich an die Garderobe begeben und lassen sich von der Garderobenfrau ihre Mäntel reichen. Sind das die Enttäuschten, die Unzufriedenen, die Kenner der Tragödie, die das Stück schon jetzt in der Pause verlassen? 2 ältere Herren mit schwarzen Seidenroben, es müssen wohl Anwälte sein, kommen eben aus der Toilette. Der eine bleibt vor dem Spiegel stehen und zupft sich bedächtig und ein wenig eitel an seiner weißen Krawatte. Der andere ist zur Garderobenfrau gegangen, hat einige Münzen hingelegt und verlangt eine Coca-Cola. Und dann gehen die beiden wieder zurück ins Foyer. Der eine mit der Colaflasche hat wohl einen Witz gemacht, denn der andere beginnt plötzlich unbändig zu lachen. Breite, behäbige Frankfurter Bürgergesichter. Deftiges Lachen wie in Sachsenhausen, weinfroh und lebenslustig, Alltag des Anwalts. Warum soll ein Rechtsanwalt nicht in seiner Arbeitspause lachen? Da spricht mich jemand an, es ist ein Kollege, ich kenne ihn seit Jahren, ein Journalist aus Hamburg, er saß selber einmal im KZ und er beginnt mir nun zu erzählen. Er ist seit dem ersten Tag hier, er kennt alles, berichtet jeden Abend telefonisch für seine Radiostation nach Hamburg. Er hat zahllose Papiere und Notizen bei sich, er spricht von den Richtern, Schöffen, Anwälten und Angeklagten, vertraulich wie ein Theaterkritiker von alten bekannten Mimen. Und die Angeklagten, frage ich gespannt, wo sind denn die eigentlich? Der Kollege sieht mich etwas erstaunt an, lächelt ironisch, legt die Hand wie zum Flüstern an seinen Mund und sagt, na Mensch, sehen die denn nicht? Hier direkt neben ihnen und da hinten die Herren im Sessel und die da am Fenster und der da an der Garderobe und so. Und da begreife ich zum ersten Mal, dass all diese freundlichen Leute vorhin im Saal, die ich für Journalisten oder Anwälte oder Zuschauer hielt, dass sie ja die Angeklagten sind und dass man sie natürlich nicht unterscheiden kann von uns allen. 22 Männer sind hier angeklagt, 8 sind in Haft, 14 gegen Kaution in Freiheit und alle sehen mit ganz wenigen Ausnahmen natürlich aus wie alle anderen, benehmen sich wie alle anderen, sind wohlgenährte, gut gekleidete Herren im gehobenen Alter, Akademiker, Ärzte, Kaufleute, Handwerker, Hausmeister, Bürger unserer neudeutschen Gesellschaft im Überfluss, freie Bundesbürger, die draußen, wie ich, ihr Auto vor dem Römer stehen haben und zur Verhandlung kommen, wie ich. Da ist nichts zu unterscheiden. Und ich muss plötzlich an den Film denken, den ich bald nach Kriegsende sah. Er hieß »Die Mörder sind unter uns«. Ich möchte sie sehen, beobachten, erkennen. Es muss doch etwas zu unterscheiden sein. Irgendwie muss es sie doch bedrücken, absondern, einsam langsam machen. Man kann doch nicht mit der Last von Auschwitz auf den Schultern hier herumspazieren, als sei eine Theaterpause. Und ich nähere mich vorsichtig der großen ledernen Sitzgruppe an der Wand. 5 wohlbeleibte, gutmütige Herren sitzen dort, etwas massig und aufgequollen, trinken Coca-Cola und Sinalco, rauchen Zigaretten und führen miteinander Gespräche. Herren in der Pause einer Aufsichtsratssitzung. 2 von ihnen scheinen gehbehindert zu sein. Sie haben schwarze Spazierstöcke mit Gummifüßchen bei sich. Sie werden einiges durchgemacht haben. Der Älteste im tadellosen dunkelblauen Anzug hat ein etwas rötliches Gesicht, das Haar ist schlohweiß und mein Kollege sagt, das ist Mulka, Robert Mulka, SS-Obersturmbannführer und Adjutant des Lagerkommandanten Höss, heute Exportkaufmann in Hamburg. Er wohnt hier im Frankfurter Hof und in den verhandlungsfreien Tagen fährt er nach Hamburg, um nach seinen Geschäften zu sehen. Die Anklage wirft ihm unter anderem vor, für die Einrichtung und Sicherung der Vergasungsanlagen und für die Herbeischaffung des für die Vergasung erforderlichen Zyklon Bs verantwortlich gewesen zu sein, Mitwirkung bei der Aussondung an der Rampe, Mitwirkung beim Transport der zur Vergasung ausgesonderten Personen zu den Gaskammern mit Lastkraftwagen. Und ich stehe da, bin sprachlos, blicke verstohlen hin und blicke wieder weg, möchte ja nicht aufdringlich wirken, möchte diese Gruppe nicht anstarren, wie man im Zoo seltsame wilde Tiere anstarrt, und bin fassungslos, dass Mörder so aussehen, so harmlos, so freundlich und väterlich. Aber dann wird mir bewusst, dass diese gutmütigen Herren ja keine gewöhnlichen Mörder sind, keine Affekttäter, die jemanden aus Leidenschaft oder Lust oder Verzweiflung umbringen. Das ist ja alles menschlich, das gibt es. Aber das hier sind die modernen, bisher unbekannten Mörder, die Verwalter und Funktionäre des Massentodes, die Buchhalter und Knopfdrücker und Schreiber der Maschinerie, Techniker, die ohne Hass und Gefühl operieren, kleine Funktionäre aus dem großen Reich von Eichmann, schreibt Tischmörder. Hier wird ein neuer Stil des Verbrechens sichtbar, der Tod als ein Verwaltungsakt. Die Mörder sind angenehme und korrekte Beamte. Das zerbrochene Haus. Von Horst Krüger. Und von ihm selbst gesprochen. Das ist Frankfurt, 12.55 Uhr, kommerzielles Zentrum des freien Deutschlands. Das ist Bundesrepublik jeden Mittag. Und alle Autofahrer scheinen meiner Altersgruppe anzugehören, die jetzt Krieg auf der Straße, im Geschäft, auf der Börse spielen. Du darfst nicht an Auschwitz denken, sie fahren dich tot. Hier auf dem Zebrastreifen vor der Paulskirche werden sie dich töten.